Achtes Kapitel. Kotzgurken. Aber wenn du kein Menschenfresser bist, wie die anderen Riesen alle, sagte Sophiechen, wovon ernährst du dich dann? Das ist ein Problem in dieser Gegend, antwortete der Guri. In diesem verflixten Malefizland der Riesen wachsen all die guten Sachen nicht. Keine Heidelbeeren, keine Stachelbeeren, keine Erd, keine Brom, keine Himbeeren. Einfach nichts wächst hier, gar nichts, außer einem einzigen, widerlichen Gemüse. Dieses Igittigit-Gemüse heißt Kotzgurke. Kotzgurke, rief Sophiechen, sowas gibt's doch gar nicht. Der Riese schaute lächelnd auf Sophiechen herunter und zeigte dabei mindestens 20 von seinen Toastbrot-Scheibenzähnen. Gestern, sagte er, gestern hast du noch geglaubt, sowas wie Riesen gibt's doch gar nicht, nicht wahr? Heute glaubst du, es gibt keine Kotzgurken, nur weil du zufällig so ein Ding noch nie gesehen hast mit deinen kleinen, blanken Äugelchen, meinst du, sowas gibt's doch gar nicht. Und was zum Beispiel mit dem großen Gaspedalhüpfer? Mit dem wie bitte? Fragte Sophiechen. Und mit dem Kugelschreiberfisch? Was ist das denn? Fragte Sophiechen. Und dem Plastiktütenkänguru? Wo gibt's denn sowas? Und mit dem Marmeladenmaulwurf? Sollen das Tiere sein? Fragte Sophiechen. Das sind doch alles ganz gewöhnliche Tiere, die überall vorkommen, sagte der Guri herablassend. Ich bin bestimmt kein Geistesriese, der alles weiß, aber du bist, glaube ich, ein menschliches Leberwesen, das überhaupt nichts weiß. Du bist ein richtiger Kohlkopf. Hohlkopf, meinst du, sagte Sophiechen. Was ich meine und was ich sage, sind zwei verschiedene Dinge, verkündete der Guri stolz. Und jetzt zeige ich dir eine Kotzgurke. Der Guri öffnete einen hohen Schrank und holte daraus das scheußlichste Ding hervor, das Sophiechen jemals gesehen hatte. Es war etwa halb so lang wie ein ausgewachsener Mann, aber viel dicker. In der Mitte war es so dick wie eine Mülltonne. Das Ding war schwarz mit weißen Längsstreifen und was am schlimmsten war, von oben bis unten und rundherum, war das Ding übersät mit garstigen Warzen. Das hier ist also eine solche ekelerregende Kotzgurke, rief der Guri und schwenkte das scheußliche Ding durch die Luft. Sie ekelt mich an, ich kann sie nicht ausstehen, sie dreht mir den Magen um. Aber weil ich es ablehne, menschliche Leberwesen zu essen wie die anderen Riesen, muss ich mich leider von diesen Igittigit-Dingern von Kotzgurken ernähren. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich nur noch Kraut und Rüben. »Du meinst Haut und Knochen«, sagte Sophiechen. »Ja, ich weiß, es muss Haut und Knochen heißen«, sagte der Guri. »Aber du musst bitte Geduld mit mir haben. Ich kann nichts dafür, wenn ich manchmal ein bisschen schief und krumm daherrede. Ich gebe mir immer die allergrößte Mühe.« »Ich gebe mir immer die allergrößte Mühle.« Der Riese sah mit einem Mal so arm und traurig aus, dass Sophiechen Mitleid bekam. »Es tut mir ja so leid«, sagte sie, »ich wollte nicht unhöflich sein.« »Es gibt hier keine Schule im Riesenland, wo ich richtig reden lernen konnte«, sagte der Guri bekümmert. »Aber hättest du das nicht von deiner Mutter lernen können?«, fragte Sophiechen. »Von meiner Mutter?«, schrie der Guri. »Riesen haben doch keine Mutter. Sag bloß, du weißt es nicht.« »Das wusste ich wirklich noch nicht«, sagte Sophiechen. »Es heißt doch der Riese und nicht die Riese«, brüllte der Guri und ließ seine Kotzgurke durch die Luft kreisen wie ein Lasso. »Riesinnen hat es noch nie gegeben und wird es auch nie geben. Riesen sind immer Männer.« Sophiechen begriff jetzt gar nichts mehr. »Wenn das so ist«, sagte sie, »wer hat dich dann geboren?« »Riesen werden nicht geboren«, erwiderte der Guri. »Riesen gehen auf. Sie gehen einfach so auf, wie die Sonne aufgeht oder die Sterne.« »Und wann bist du aufgegangen?«, fragte Sophiechen. »Woher soll ich das wissen?«, fragte der Guri. »Das ist so lange her, dass ich es gar nicht zählen kann.« »Willst du damit sagen, du weißt nicht einmal, wie alt du bist?« »Das weiß kein einziger Riese«, sagte der Guri. »Ich weiß nur, dass ich sehr alt bin. Sehr, sehr alt und sehr, sehr verschrumpelt. Vielleicht bin ich so alt wie die Erde.« »Und wenn ein Riese stirbt, was passiert dann?«, fragte Sophiechen. »Riesen sterben nie«, antwortete der Guri. »Manchmal verschwindet ganz plötzlich ein Riese und keiner weiß, wo er abgeblieben ist. Aber meistens leben wir Riesen immer weiter und immer weiter und hören nie auf.« Der Guri hatte noch immer die grässliche Kotzgurke in der rechten Hand. Jetzt schob er sich das eine Gurkenende in den Mund und biss ein großes Stück ab. Als er darauf herumkaute, hörte sich das an, als ob er mit den Zähnen dicke Eisbrocken zertrümmerte. »So ein Dreckskram«, sagte er prustend mit vollem Mund und spuckte dabei große Brocken Kotzgurke wie Wurfgeschosse in die Gegend. Sophiechen rannte im Zickzack über die Tischplatte, um nicht getroffen zu werden. »So etwas Widerliches«, stieß der Guri hervor, »so etwas Magenumdrehendes, so etwas Schimmelverfaultes, so etwas Würmerzerfressenes, so was Stinkschleimverwestes. Probier selber mal ein Stück von der brechreizerregenden Kotzgurke.« »Oh nein, danke vielmals«, sagte Sophiechen und trat ein paar Schritte zurück. »Du bekommst aber hier nichts anderes zu essen, also ist es besser, wenn du dich gleich daran gewöhnst«, sagte der Guri. »Na los, du Fliegengewicht, hau rein!« Sophiechen nahm sich ein klitzekleines Krümelchen und steckte es in den Mund. Sofort schrie und würgte sie. Hilfe! Sofort spuckte sie alles aus. »Das schmeckt ja nach Stinkmorcheln«, keuchte sie, »und nach verfaultem Fisch.« »Ich finde noch schlimmer«, rief der Guri und schüttete sich aus vor Lachen. »Ich finde, das schmeckt nach Kakerlakacke und nach schleimigen Schnecken.« »Müssen wir das essen? Unbedingt«, fragte Sophiechen. »Ja, das musst du. Oder du wirst so spindeldürr, dass du dich schließlich in eine Grütze voll Grind verwandelst.« »In eine Mütze voll Wind, meinst du wohl«, sagte Sophiechen. »Eine Grütze voll Grind ist etwas ganz anderes.« Schon wieder kam dieser traurige, rührende Blick in Guris Augen. »Die Wörter«, sagte er, »sind für mich immer eine kitzlige Sache. Deswegen musst du Geduld haben mit mir und nicht an mir herum verbessern. Ich hab dir ja schon vorhin gesagt, ich weiß genau, was ich sagen will, aber irgendwie gehen bei mir manchmal die Wörter durcheinander.« »Das passiert doch jedem Mal«, sagte Sophiechen. »Aber nicht so doll wie mir«, sagte der Guri. »Ich rede andauernd ein bisschen Meschugge.« »Ich finde, du redest sehr schön«, sagte Sophiechen. »Ja«, schrie der Guri und strahlte plötzlich, »findest du das wirklich?« »Sehr schön redest du, finde ich«, wiederholte Sophiechen. »Oh, das ist das wunderbastelste Geschenk, das ich in meinem ganzen Leben bekommen habe«, jubelte der Guri. »Und du machst dich auch bestimmt nicht lustig über mich.« »Aber nein«, sagte Sophiechen, »ich hab das sehr gerne, wie du redest.« »Das ist ja so wunderwunderlich«, rief der Guri aus und strahlte immer noch. »Das ist ja Hopsassa. Ach, ich bin ja so überglucksig, dass ich ganz aus den Mäuschen bin.« »Aber hör doch mal zu«, sagte Sophiechen, »wir müssen doch keine Kotzgurken essen. Auf den Feldern bei unserem Dorf gibt es die besten Gemüsesorten in rauen Mengen. Blumenkohl zum Beispiel und Mohrrüben. Warum bringst du dir nicht davon etwas mit, wenn du das nächste Mal in die Gegend kommst?« Da reckte der Guri seinen großen Kopf voller Stolz in die Höhe und sprach, »Ich bin ein ehrlicher Riese. Lieber Kotzgurken kauen als anderen was klauen.« »Aber mich hast du doch auch gestohlen«, sagte Sophiechen. »Dich habe ich aber nicht sehr doll gestohlen«, sagte der Guri mit einem feinen Lächeln. »Du bist ja doch nur ein menschlicher Winzling oder ein winziger Menschling.«